Russen aus. Ich komme verkleidet als Michael Myers. Meine Klinge scharf geschliffen, sie blitzt im Mondschein und sehnt sich nach dem Blut. Alle die Menschen, die hier zu Besuch sind, sie werden das Grauen erleben. Ich nehme die Klinge und ramm sie durch Schädel, zerschneide die Kehlen. Und meine düstere Seele, sie treibt mich voran. Ich schmetze mich durch diese menschlichen Körper, als wäre es Spielzeugpuppen. Und alle, die vor mir versuchen zu fliehen, sie werden gepackt. Von der kalten Hand des Todes zurückgezogen in die dunkle Verdammnis. Ein Dämon leckt mein Handeln und der Schatten aus den Snacks. Der Tötungstrieb der Bergs, während ich mein Messer schwing, steigert sich der Blutrausch und mit der bloßen Hand reißt sich dein Herz aus deinem Brustkorb. Deine Party ist geplatzt, bring der Schuh. Dein Gehirn zertritt zu Matsch, es ist cool. Wie du um Hilfe schreist vor Angst, keiner der dich retten kann. Wir sind ja nicht bei Wünsch dir was, ich mache Halloween zu deinem Todestag. All Hallows Eve. All Hallows Eve. All Hallows Eve. Aller Unheiligen. All Hallows Eve. Halloween. Blauer Star blitzt auf den Mondschein. Tötungstrieb. All Hallows Eve. Halloween. Eine Schleife der Verwüstung, die wird durch die Städte ziehen. All Hallows Eve. Halloween. Blauer Star blitzt auf den Mondschein. Tötungstrieb. All Hallows Eve. Scheiße, der Verwüstung, die wird durch die Städte ziehen. Halloween, ich werd das Messer ziehen, um Kehlen zu durchschneiden, um mein Leiden zu teilen. Muss ich Leichen ausweiden und zerteilen, zu gleichen Teilen. Ihr wollt nicht teilen, wollt nur neiden. Dafür müsst ihr heut schreien und leiden. Tod und Verderben, was ich bringe, wenn ich sie schwinge. Bin wie Michael am Night Riden, ohne Kit, dafür mit Klinge. Und ich swinge zu dem Funk, der Geruch des Blutes macht mich krank. Doch zum Glück gibt es noch so viele Opfer da draußen, Gott sei Dank. Du fucking Punk, du denkst, du bist der Mac. Bis ich plötzlich hinter dir stehe und du dich zu Tode erschreckst. Meine Klinge, sie ist echt, meine Klinge, sie ist real. Ich durchdringe eure Plastikwelt mit kaltem High-End-Stil. Mehr Sex-Appeal als die ganzen billigen Fotzen. Michael ist nicht interessiert an dir, du bringst sie nur zum Kotzen. Dafür bringt er dich zum Wirken, Deep Grove mit dem Messer an der Kehle. Dann schlägt er dir mit der Machete den Kopf ab und nimmt sich deine Seele. All Hallows Eve. All Hallows Eve. All Hallows Eve. Aller Unheiligen. All Hallows Eve. Halloween. Blauer Star blitzt auf den Mondschein. Tötungstrieb. All Hallows Eve. Halloween. Eine Schleife der Verwüstung, die wird durch die Städte ziehen. All Hallows Eve. Halloween. Blauer Star blitzt auf den Mondschein. Tötungstrieb. All Hallows Eve. Halloween. Eine Schleife der Verwüstung, die wird durch die Städte ziehen.